Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Exzessive Widerworte. Christopher Hitchens und die Kunst des Streitens. Ein Feature von Jana Wuttke. Bleib wach heute. The natural order doesn't interrupt itself. Versuch heute Nacht nicht zu schlafen. The sun doesn't stand still at midday. Hör auf die Stimmen in der Stimme. God doesn't catch a child as the kid falls out of a window or heal lepers randomly. And none of that ever happens. Bleib wach heute. Ich schlafe nicht. The miracle is there are no miracles. Ich schlafe nicht. Es bleibt keine Zeit dafür. That's wonderful. Okay. In den Nächten diskutierte ich mit jedem. Gespräche, die ich nicht geführt habe oder schlecht geführt habe. Alternative Argumente, nachgereichte Pointen. Ich fühle mich nie einsam dabei. Auch wenn eine alte Angst darunter liegt. Die Angst davor, als Einzige wach zu sein. Als einziger Mensch überhaupt. Doch es gibt jene, die reden. Auch nachts. Im Netz, auf YouTube. Eigentlich reden sie gar nicht mit mir, sondern für sich. Oder über sich. When I debate with Jews and Muslims and Christians, I very often find, I say, well, do you really believe there was a virgin birth? Do you really believe in a Genesis creation? Do you really believe in bodily resurrection? And I get a sort of Monty Python reply. So treffe ich ihn. Den Meisterstreiter. Die Rampensau. Den ätzenden Polemiker, den wendigsten und gründlichsten Argumentierer, den man sich denken kann. In einem YouTube-Video, das 8 Jahre nach seinem Tod immer noch millionenfach angesehen wird. Es ist 4 Uhr nachts. Er lehnt sich lässig ans Rednerpult, in der Hand eine nicht angezündete Zigarette. Wenn ich mit Juden, Muslimen und Christen diskutiere, frage ich häufig, glauben Sie wirklich, es gab eine jungfräuliche Empfängnis? Glauben Sie wirklich, die Welt wurde in 7 Tagen erschaffen? Glauben Sie wirklich an Wiederauferstehung? Und ich erhalte dann Monty Python-artige Antworten wie, naja, das ist schon ein bisschen metaphorisch. Well, this is a little bit metaphorical, really. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin entschlossen, heute Abend herauszufinden, welche Standpunkte mein Gegenüber einnimmt, und ich will, dass man das mitbekommt und ihn daraufhin prüft. Das finde ich fair. Christopher Hitchens war meistens gegen etwas. Vor allem aber gegen jede Art von Religion. Und damit einer der wenigen Intellektuellen, der eine regelrechte Leidenschaft dafür entwickelte, sich öffentlich mit anderen zu streiten. The main thing I want to dispute this evening. Streiten. Öffentlich. Ich habe es weder gekonnt, noch das Bedürfnis gehabt, es zu tun. Die Scham dabei ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Bewusstseinszustand. Ein Wissen um die Verletzbarkeit durch Worte. Erstes Gefecht. Christopher Hitchens versus Religion. Jeder Streit beginnt mit einem Brennen. Fire, fire, fire, fire. Nach Hitchens zu reden, so heißt es, komme einem Absturz aus dem 20. Stockwerk gleich. Dieser Ruf gründet sich nicht unbedingt darauf, dass Hitchens jeweils die besseren Argumente hatte. Er verteidigt strittige, bisweilen sogar unhaltbare Positionen. Der Irakkrieg sei gerecht. Frauen humorlos? Und Margaret Thatcher sexy? I'm not looking for consensus, baby. I'm just not in the mood. I'm not in the vein, as King Richard says. Yeah. Not in the vein. Doch kaum ein Gespräch ist fruchtbarer und zugleich aussichtsloser als eines über Religion. Ich versuche es trotzdem. I certainly don't believe, of course, that any of its explanations. Ich glaube natürlich nicht, dass irgendeine ihrer Erklärungen über den Ursprung des Lebens oder des Kosmos wahr ist. Die meisten davon sind inzwischen endgültig und eindeutig widerlegt worden, denke ich. Aber mich beschäftigt eine weiterhin aufrechterhaltende Behauptung. Ist es moralisch zu glauben, dass unsere Sünden durch die Bestrafung eines anderen vergeben werden können? Ist es ethisch korrekt, das zu glauben? Ist Glaube überhaupt eine intellektuelle Erklärung der Welt? Religionen haben weniger mit Göttern zu tun als mit Opfern und Verboten. In ihnen allen konserviert sich etwas Archaisches. Sie behüten den Menschen vor der banalen Einsicht, falsch gelegen zu haben, bewahrt sie davor, Verantwortung zu übernehmen. Entspringt der Irrtum Gott, opfern die Menschen lieber ihresgleichen, als von ihm abzurücken. So weit liegen Hitchens und ich nicht auseinander. Aber es ist auch kein wirklicher Austausch. Und meine Positionen sind selbst für einen Schaukampf zu widersprüchlich. Streiten und Denken sind eine Brücke zum anderen. Sie gründen auf all dem, was zwischen Menschen hin und her geht. Wie das Fühlen, das Ahnen, das Warten, das Resignieren, das Begehren. All das ist eingeschlossen. My views are, if I say it for myself, tolerably well advertised. Meine Ansichten drücke ich einigermaßen klar aus, und wenn das nicht verstanden wird, dann ist das zum Teil euer Fehler, weil das, was ich sage, doch ziemlich verständlich ist, ganz einfach formuliert. Wenn Sie es herausfinden möchten, dann wissen Sie, wie ich denke. Ich möchte, aber ein scharfes Wort, ein polemischer Angriff und ich werde mich entziehen. Also, reden wir weiter über Religion. Es geht immer darum, dass Menschen in einer Beziehung zu etwas Absolutem stehen, ob real oder nur eingebildet. Und das scheint ein sehr grundlegendes menschliches Bedürfnis zu sein. I am born under a celestial dictatorship which I could not have had any hand in choosing. Aber ich habe kein Mitspracherecht. Ich wurde in eine himmlische Diktatur hineingeboren, die ich mir nicht aussuchen konnte. Ich begebe mich nicht freiwillig unter ihre Herrschaft. Mir wird erklärt, dass sie mich sehen kann, wenn ich schlafe. Mir wird gesagt, und das ist die Definition von Totalitarismus, dass sie mich für Verbrechen der Gedanken, für das, was ich denke, verurteilen und verdammen kann. Und dass, wenn ich etwas Gutes tue, dies nur tun würde, um dieser Bestrafung zu entgehen. Wenn ich dagegen etwas Falsches mache, werde ich nicht nur unabwendbar zu meinen Lebzeiten dafür bestraft, sondern sogar nachdem ich gestorben bin. Dringt etwas durch? Wenn ich ihn so höre, die Stimme schwillt an, hat er selbst etwas von einem Prediger. Ich brauche die Kanzel. Ich brauche das Podium. Wenn ich nicht aufrecht sein kann, dann bin ich wenigstens senkrecht. Wenn wir streiten, entwerfen wir Varianten der Welt. Indem wir anzweifeln, wie ein anderer sie sieht. Artikulieren, wie sie für uns ist. Und wie sie sein könnte, wenn man uns lassen würde. Oder wie die Welt niemals wäre. Flüchten Sie sich nicht in die falsche Sicherheit eines Konsenses und dem Gefühl, dass alles, was Sie denken, okay ist, bloß weil Sie in der sicheren moralischen Mehrheit sind. Wenn wir uns trauen würden. Wenn ich mich trauen würde. Streit hat auch eine Aura der Vergeblichkeit. Wenn argumentiert wird, dass unsere Moral oder Ethik aus dem Übernatürlichen abgeleitet wird, dann nennen Sie mir eine Handlung, eine moralische Handlung, die ein gläubiger Mensch vollbracht hat oder eine moralische Aussage, die von ihm gemacht wurde, die kein Ungläubiger so hätte vollbringen oder machen können. Das habe ich schon überall versucht, mit vielen Leuten, und habe bis jetzt noch keine einzige Antwort erhalten. Ich habe auch keine. Das Dunkel tut gut. Ich lege ein Handtuch über meine Augen. Nur noch 3 Stunden bleiben, wenn ich überhaupt schlafen kann. Hast du noch einen Gedanken, der mich freut? You couldn't know any more than I do. You can't. You just claim that you do. Sie können darüber nicht mehr wissen als ich. Sie behaupten nur, dass sie das tun. Das heißt dann wohl, denke ich, dass Sie diese Runde verlieren. Geht es denn ums Gewinnen? Argumente haben eine begrenzte Überzeugungskraft, weil in ihnen stets ein Stück Selbstgerechtigkeit steckt. Je konfrontativer wir sie vertreten, umso hartnäckiger der Widerstand, auf den wir stoßen. Was unsere Integrität, unsere grundlegende Integrität betrifft, das Wissen über richtig und falsch, in der Lage zu sein, eine gute Tat von einer bösen zu unterscheiden, sollte man meines Erachtens die Behauptung zurückweisen, dass man diese moralische Unterscheidungsfähigkeit nicht in sich trägt, sondern, nein, dass man sie erst von einer Agentur der himmlischen Diktatur erhalten muss, die man gleichzeitig lieben und fürchten soll. Wie fühlt es sich an, ich habe es nie versucht, ich war nie ein Kirchenmann, wie fühlt es sich an, beruflich Kinder anzulügen und ihnen zu erzählen, dass es da eine Autorität gibt, die sie lieben, erzwungene Liebe, was für eine groteske Vorstellung, und gleichzeitig fürchten müssen. Wie fühlt sich das an? Tell them that they have an authority that they must love, compulsory love, what a grotesque idea, and be terrified of at the same time. What's that like, I want to know? Die Frage nach dem Gefühl stellt sich doch gar nicht. Wer sich im Besitz der absoluten und von Gott offenbarten Wahrheit weiß, kennt keine Kompromisse, keine Halbheiten. Auch nicht bei Gefühlen. Hören wir auf, über Religion zu reden? I don't think. Wir müssen unsere Sicht der Dinge mit dem Gegenteil konfrontieren. Ein neuer Tag, eine neue Nacht. Der YouTube-Algorithmus entlässt mich nicht. Präsentiert immer neue Videos, variiert seine Argumente. Gedanken entstehen, die nur zwischen Grenzen zum Vorschein kommen. Keine Ahnung, was diesen Dialog zusammenhält. Und ob hinter diesem Display überhaupt noch jemand ist. I'm told that I have to have a share in this human sacrifice, even though it took place long before I was born. Aber es geht noch weiter. Mir wird gesagt, dass ich an diesem Menschenopfer beteiligt bin, obwohl es lange bevor ich geboren wurde stattgefunden hat. Ich konnte nicht mitentscheiden, dass es passiert ist. Ich wurde nicht gefragt. Man sagt mir, ich habe meinen Anteil daran. Ich persönlich habe ihm die Nägel eingehämmert. Ich war in Golgatha anwesend. Das bestätigt die Erbsünde, in der ich empfangen und geboren wurde, die Sünde Adams in der Genesis. Mann, bin ich ahnungslos, was die Bibel betrifft. This may sound a mad belief, but it is the Christian belief. Das mag wieder wie ein völlig verrückter Glaube wirken, aber es ist der christliche Glaube. Christen glauben an Erlösung durch Leiden. Das Leid zwar zu Wissen führt, das Wissen jedoch nur ein Schritt ist hinaus in die Welt. Als Menschen sind wir alle gemeinsam in die Umlaufbahn des Lebens gezwungen. There's no argument, there's no evidence. No, it's imposed upon you. I'm doing this because the prophets said I would. Da gibt es keine Argumente. Es gibt keinen Beleg, dass es so etwas gibt. Nein, es wird dir auferlegt. Ich mache das, weil die Propheten gesagt haben, dass ich das tun würde, und ich werde den Jungen öffentlich zu Tode foltern lassen, um alte Schriften des Judentums aus der Bronzezeit zu erfüllen. Aber warte mal. Ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Ich fühle mich dadurch nicht besser. Es ist mir sogar sehr unangenehm. Nun, das ist schade, denn dann wirst du im ewigen Feuer enden. So redet man nicht. Ich mag es nicht, wenn man in so einem Ton mit mir spricht. All dem muss ich also ein knappes Non serviam entgegensetzen, wenn ich mir dies erlauben darf. Und gehe das moralische Risiko ein, dass das die ethischere Handlungsweise ist. Incantations of priests and around all. I don't want it. Can't think of a single thing it will make better. Ich will keine Folter. Ich will kein Menschenopfer, kein autoritäres Blutvergießen, keine rauchenden Tempel und Altare, keine Priestergesänge um mich herum. Ich will das nicht, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das unser Jammertal auch nur in einem einzigen Detail besser machen würde. Natürlich kann man sagen, Religion braucht man nicht. Aber dass wir als Menschen keine Religion brauchen, ist ebenso eine Behauptung. Milliarden von Menschen sind religiös, haben das Bedürfnis zu glauben. Wenn wir das nur in einer Zweckhaftigkeit auflösen, kommen wir schnell in die Position, uns anzumaßen, zu wissen, was Menschen brauchen und was nicht. Streitet man, bis man einander nicht mehr widerspricht? Streit ist das Ertragen von Widersprüchen, auch in sich selbst. It was early last September. As near as I remember, I was falling down the street in drunken pride. When I fell into the gutter, thinking thoughts I dare not utter. Ich bin müde. And a pig came up and lay down by me side. Ich bin müde. Ich wollte etwas dazu sagen, und ich werde das später auch machen. Das Erhabene und das Wunder des Seins sind sehr wichtig. Aber man sollte sie nicht mit dem Übernatürlichen verwechseln. Aber das Übernatürliche hat eine enorme Macht über uns. Über das, was wir glauben zu sein. Manche Menschen binden sich emotional, vielleicht aus einem Mangel heraus, an religiöse Überzeugungen, wie sie sich an Personen binden würden und wären bereit, sich für sie zu opfern, für sie zu sterben. Es ist dem Menschen angelegt. I could say, if I really loved someone who'd been sentenced to prison, if I could find a way of saying I'd serve your sentence, I'd try and do it. I could do what Sidney Carton does. Wenn ich jemanden lieben würde, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, könnte ich versuchen, statt seiner die Strafe anzutreten. Ich kann zwar deinen Platz auf dem Schafott einnehmen, aber ich kann dir nicht deine Verantwortung nehmen. I can't make you washed clean. Ich kann nicht vergeben, was du getan hast. Ich kann nicht sagen, dass du es nicht getan hast. Ich kann dich nicht reinwaschen. In jeder Nacht verhärtet sich auch etwas. Je mehr Videos ich mir ansehe, umso vorhersehbarer werden die Thesen. Wie weit werde ich abrücken von dem, was ich jetzt noch für gesetzt halte? Welche Gefühle werden die Oberhand erlangen über alle anderen, bis zum Zeitpunkt, an dem ich zurückblicke und feststelle, so habe ich mich nicht gemeint. Thank you for asking. Well, I'm dying. But so are you. Jede Nacht. Ein Jahr. Zweites Gefecht. Logik versus Recht haben. Die Logik ist also das Können oder die Kunst, die eigene Rede so zu gestalten, dass alle anderen nicht nur zufälligerweise oder aus subjektiver Überzeugung zustimmen, sondern aus empirischen oder logischen Gründen zustimmen müssen. Daniel Pascal Zorn, Logik für Demokraten. Und der Punkt ist, dass man oft glaubt, dass wir im öffentlichen Diskurs abseits von Logik argumentieren. Richtig ist, dass wir die ganze Zeit auch rhetorische Figuren benutzen. Aber wenn Sie mal genau darauf achten, wie jemand, der unbedingt seine Meinung durchsetzen will, argumentiert, dann versucht er die ganze Zeit, das, was er sagt und das, was der andere sagt, in Übereinstimmung zu bringen. Und sofern dieser Anspruch erhoben wird, kann man eben dann diese Rede auch an diesem Anspruch messen. Man kann zeigen, schau mal, du versuchst die ganze Zeit, dass Inhalt und Operation deiner Rede übereinstimmt, aber an dieser Stelle tun die beiden das nicht. Sie stimmen nicht überein. Entweder genügen unsere Überzeugungen sich selbst oder nicht. Man muss seiner eigenen Argumentation gerecht werden. Wer schon im Vorfeld für sich behauptet, im Recht zu sein und eine Diskussion darüber ausschließt, gleichzeitig aber etwas einfordert, an das sich wiederum nur der andere halten soll, erzeugt zwangsläufig einen Widerspruch. Die gegenwärtig populäre Forderung, teile meine Prämissen und folge dann meinem Gedankengang. Ich lehne deine Prämissen, deine Schlussfolgerungen allerdings ab. Man kann ja keine Diskussion mit jemandem führen und gleichzeitig die Diskussion von vornherein beenden wollen. Das wäre ein dogmatischer Fehlschluss. The only thing that is certain is doubt. Aber es ist doch eine Freiheit, im Zweifelsfalle tatsächlich Nein sagen zu können. Auch wenn es von außen so aussieht, als würde man stillschweigend zustimmen. Ich schalte den Ton der Videos aus. Skippe wahllos durch die Videos. Die Zigarette hält er nur zwischen zwei Fingern und erinnert dabei an einen 14-Jährigen. Mit jedem Zug suggeriert er, dass ihm dieser Augenblick wichtiger ist als ein gesundes Leben. Eine Geste, so unmittelbar verknüpft mit Nachdenklichkeit und sowas wie Zugewandtheit, als würde er an der Reling eines Schiffes stehen und die Kippen weit ins Meer schnipsen. Aber es geht wohl nicht darum, etwas auf jemanden zu projizieren. Eher um die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln. Und das wäre das Gegenteil von Herablassung. Aber genau das hat etwas abgelöst, was früher Streit oder Kritik war. Es zeigt sich in einer Überlegenheit eines Standpunkts, eigentlich des eigenen moralischen Standpunkts. Und das geht wiederum so weit, dass es dafür gar keine Gegenargumente bräuchte. Warte. Nicht wirklich. Es ist eher eine Kunst, sich im Rechtfertigen üben zu können und sich zu üben und das Rechtfertigen als Praxis zu vollziehen. Das heißt, auch an einer bestimmten Stelle einzusehen, dass man vielleicht etwas noch nicht rechtfertigen kann. Das gehört mit zur Kunst der Rechtfertigung dazu. Die Einsicht in das noch nicht. Oder vielleicht auch zu sehen, der Grund, auf den ich mich berufe, ist einer, den ich gar nicht weiter begründen kann. Aber natürlich geht es auch darum, in einer Debatte gute Gründe vorbringen zu können und insofern vielleicht Recht zu behalten. Die übliche Pflicht des Intellektuellen besteht darin, für Komplexität zu plädieren und darauf zu bestehen, dass Phänomene aus der Welt der Ideen weder zu Slogans verhunzt noch auf leicht wiederholbare Formeln reduziert werden. Aber er trägt auch eine Verantwortung, nämlich auszusprechen, dass es Dinge gibt, die völlig einfach sind und nicht vernebelt werden dürfen. Worum es aber in dieser goldenen Regel geht, ist, dass Recht zu behalten auch deswegen keine Tugend ist, weil das eben keine Einstellung ist, die man sich selbst zusprechen kann und sagen kann, ich habe eben immer Recht und deswegen bin ich tugendhaft, oder umgekehrt, ich bin tugendhaft und deswegen habe ich immer Recht. Nicht von vornherein Recht zu behalten, sondern das Recht haben zu binden an Bedingungen und Kriterien, die man mit allen anderen teilen können muss. Das ist die Praxis der Kunst der Rechtfertigung. Wer nur überleben muss, befreit sein Leben von so vielem, was Privileg, Ablenkung oder Arroganz bedeuten könnte. Und er bewahrt sich das Relevante. War es so? Hat mich das wachgehalten? Bin ich auf jemanden getroffen, der auf seinen Überzeugungen beharrt und keine Überlegenheit beansprucht? Ich glaube nicht. Nicht nur. Es ist, auch in der Auseinandersetzung, ein Gefühl von Nähe. Das Volk applaudiert bisweilen auch einem Redner, der es nicht verdient. Platon wird noch schärfer. Rhetorik sei ein Stück Schmeichelei. Oder das Gegenteil davon. Überzogene Beleidigung statt überzogenes Lobreden. In jedem Fall ein Herantasten an die Grenzen zwischen Eingriff und Übergriff. Drittes Gefecht. Macht und Ohnmacht. Raphael Schmauch, Philosoph und Battle-Rapper. Der Sprechakt als Medium für den Text. Ich glaube, da gibt es erstmal die zwei großen Kriterien, nämlich die Performance, das heißt das wirklich direkte Auftreten. Je selbstbewusster jemand ist, desto wahrscheinlicher gewinnt er. Und je auch charmanter und sozusagen mit dem Publikum interagierender jemand ist, desto wahrscheinlicher gewinnt er. Und die andere Seite ist natürlich der Text selber. Und bei dem Text selber gibt es eigentlich so den zentralen Anspruch, dass der Gegner in dem Text so genau wie möglich auseinandergenommen werden soll. Also am Ende wird der zum Sieger gekürt, der den anderen zerstört hat. Es geht darum zu zerstören. Die Zerstörung wird psychologisch gedeutet. Im Ernstfall kann das Wie wichtiger werden als das Was, weil das Wie eher mitgefühlt, nachgefühlt und erinnert wird. Gibt es eine Spielart der Sprache, die eine Übersetzung in Bedeutungen und Gedanken nicht benötigt? Du schreibst keine Zweckreime, sondern ganze Zwecktexte. Auch wenn dir diese Einsicht nicht gefällt, doch damit zerstörst du weder den Rapper noch den Menschen. Wenn jemand nicht schön in diese Welt gesetzt worden ist, dann wird genau das thematisiert. Oder wenn jemand ein bisschen korpulenter ist, dann genau da drauf. Und es gibt eigentlich nur eine Grenze, nämlich Antisemitismus und Rassismus. Ansonsten ist alles erlaubt. Also damit meine ich dann auch, dass es tatsächlich sexistische Elemente geben kann. Irgendwie alles, noch was politisch unkorrekt sein könnte. Aber es gibt in Deutschland mindestens diese Grenze Rassismus. Und dazu noch gesagt, in Amerika gibt es selbst diese Grenze nicht. Wobei wiederum da ist es auch strikt verboten, dass Weiße das N-Wort benutzen. Das ist auch da nicht erlaubt. Aber trotzdem gibt es da nochmal eine Stufe härtere Punchlines. Aber ansonsten ist die zentrale Regel, nur der gewinnt, der den anderen wirklich verletzt und der dem anderen wehtut. Im dunklen Zimmer sind die Fensterrahmen von außen beleuchtet. Mittlerweile habe ich mehrere Stunden mit dem Laptop im Bett verbracht. Als ich aufstehe, verliere ich kurz das Gleichgewicht, weil meine Beine eingeschlafen sind oder die Muskeln in meinem unteren Rücken. Und dann schaffe ich es auf das Sofa und bleibe liegen, bis der Tag anfängt. Ich kann mich jetzt selber nicht für einen Boxkampf erwärmen, aber das, was ich mache, beschreibe ich ganz gern als verbalen Boxkampf. Und das heißt, da wird eine Aggression gelebt und eine Grenzüberschreitung zelebriert, die wir sonst im Alltag an keiner Stelle je leben dürfen. Und es wissen ja alle von Anfang an, dass es nur ein Spiel ist. Denn also alle geben sich auch nach dem Wortgefecht die Hand und dann wird alles wieder okay. Und vielleicht liegt darin dann auch gerade der Genuss, dass in diesen 30 Minuten, so lange dauert es ungefähr, alles gesagt werden darf, im tiefen Wissen und im Einverständnis darin, dass am Ende alles wieder okay ist. Da kann man Kapital ausschlagen. Und die Szene braucht dich nicht mehr wie verstaubte Requisiten. Bist mit einem Fuß im Mitte, Papi Schlauch, wer soll dich lieben? Es ist immer eine Mischung aus allem. Und der Ahnung, was gerade eventuell nicht gesagt wurde. Vielleicht braucht man manchmal einen Ort, um auch das potenziell Sagbare durchzuspielen. Um einen Gedanken dorthin zu setzen, ohne dass der Rest folgen muss. Aber als Philosoph, glaube ich, besteht die Aufgabe darin, die eigenen Emotionen nicht zum Maßstab werden zu lassen. Natürlich bin ich ganz normaler Mensch und ich habe auch Emotionen und ich ärgere mich auch manchmal über Dinge, wenngleich wahrscheinlich über andere als andere. Aber ich versuche, meine Emotionen ein bisschen einzuklammern und eben das Argument des anderen erstmal als Argument ernst zu nehmen. Es geht also gar nicht darum, Emotionen auszuschalten, sondern sie nicht immer nur als einzige Voraussetzung für das Gespräch zu betrachten. Weil Emotionen so ausufernd sein können, ist ausgeschlossen, sich ihnen als einer Disziplin, als einer eigenen Form zu widmen. Zu verkünden, dass man unter Schmerzen eigenständig zu denken gelernt habe, mag kein aufregendes Fazit sein. Außerdem habe ich hier nur mein eigenes Wort als Beleg anzubieten, dass ich es mich tatsächlich selber lehrte. Aber vielleicht ist es ja doch von Interesse, wie ich zu dieser Schlussfolgerung kam. Denn es zählt ja immer mehr, wie Menschen denken, als was sie denken. Ich bin überrascht, welch geringe Rolle das Rationale beim Streiten spielt. Zwischen den Grundpfeilern des gesunden Menschenverstandes und der Verstiegenheit von Ideologien muss man sich selbst seinen Weg bahnen. Wir dürfen in unseren Debatten nicht so tun, als gäbe es einen Konsens, der zu erreichen sei, auf den wir uns setzen könnten, wie auf einen angewärmten Stuhl. Was auffällt, ich finde kaum deutschsprachige Beispiele für richtig gute Debatten. Etwas scheint uns abhanden gekommen zu sein. Neben den ungeschriebenen Sagbarkeitsregeln, die von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gesetzt, aber auch immer wieder neu verhandelt werden, gibt es auch konkrete Gesetze, die Grenzen von Debatten aufzeigen. Aber verschieben sich gerade die Grenzen des Streitbaren in den Köpfen? In other words, your own right to hear and be exposed is as much involved in all these cases as is the right of the other. Anders ausgedrückt, hat dein eigenes Recht, gehört zu werden, ebenso viel mit all diesen Fällen zu tun, wie das Recht des anderen, seine oder ihre Sichtweise auszudrücken. Wie schon John Stuart Mill sagte, wenn in einer Gesellschaft alle bis auf einen von der gleichen Wahrheit und der Schönheit und Wertigkeit ein und derselben Position ausgehen, dann wäre es absolut wichtig, sogar noch wichtiger, diesen einen Abweichler zu hören, da wir trotzdem von seinen möglicherweise haarsträubenden oder erschreckenden Ansichten profitieren würden. Aber es fällt allen Menschen leichter, einen nicht belastbaren Satz zu sagen. Einen Satz, für den sie nichts riskieren müssen. Einen Satz, den sie ironisch zurücknehmen dürfen. Sollen wir sie retten? Oder nicht? Obwohl die Schwelle der Erregung ständig niedriger wird, scheinen nur noch wenige Dinge überhaupt ins Innere vorzudringen. Statt sie im Zweifel aufzugreifen, werden sie in irgendeiner Weise halb beteiligt zur Kenntnis genommen und geschehen einfach. You're giving away what's most precious in your own society, and you're giving it away without a fight, and you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Sie geben das Wertvollste ihrer Gesellschaft auf, und sie geben es kampflos auf und loben sogar noch die Leute, die ihnen das Recht absprechen wollen, sich dem zu widersetzen. Wir brauchen Begriffe, um über Wirklichkeit nachzudenken. Aber der wirkliche Gegenpart des kritischen Denkens ist heute nicht mehr das unkritische Denken, sondern ein herablassendes Nicht-Denken, das zwar die Techniken des Streites beherrscht und die Elemente der Kritik aufnimmt, sie jedoch in das Regime der Meinung integriert. Natürlich wirkt es furchtbar gewollt, ein paar Videos als Austausch zu inszenieren, der nie so stattgefunden hätte. Es hat etwas Zynisches, Facetten von Meinungsfreiheit zu verhandeln, obwohl es in anderen Ländern noch um das elementare Grundrecht darauf geht. Aber schlaflose Nächte mit widersprechenden Gedanken sind dennoch diesem satten Phlegma vorzuziehen, in dem man keiner wirklichen Gefahr ausgesetzt, selbstgerecht, moralische Urteile im Netz verteilt. Wenn man sich in Debatten begibt, muss man sich revidieren können. Schon allein, weil sich Wahrheiten unablässig verändern, während man sie zu fassen versucht. Es geschieht immer mehr als vermutet. Alle verfügbaren Informationen weiten sich immer mehr aus. Nein, nein. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Sie hörten ein Feature von Jana Wuttke über Christopher Hitchens und die Kunst des Streitens. Es sprachen Anjorka Strechel, Annika Mauer und Martin Engler. Ton Martin Eichberg, Regie Friederike Wigger, Redaktion Martin Hartwig.